Güters featuring Zebra und 1000 Jahre ich, wir sind am Start. Superstars auf den YouTube-Screen, Außenseiter doch von allen geliebt. Dima und Sascha, das perfekte Team, German Dream, made in Russia. Yeah. Yeah. Doch von allen geliebt. Zebra, my homie, give it to me. Okay. German Dream. Check. Aha. Yeah. Was? Ein Außenseiter ist jemand, der von der Menschheit vertrieben ist. Du bist einer, doch stopp. Millionen Menschen lieben dich, kapier ich nicht. Ich will wissen, was dahinter steckt. Also geh ich ins Internet, zieh Julia mit dem Kind und denk. Verdammt, die ist scharf, so wie Spitzenfotos. Ihr zerstört ein Zimmer und die Blonde ist der Tintenbonus. Euer Geheimnis? Ich weiß nicht, deshalb bin ich neidisch. Doch auch wir haben was gemeinsam, denn Geld haben wir keine!